Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcast Deutschlands. Heute zum Thema: Wie wünschen wir uns die Zukunft für unsere Lieblingscharaktere oder alle Charaktere? Dafür haben wir wieder eingeladen Flora One. Hallo Flora. Hi. Und hier auf unserer Seite der Aufnahme wieder Meso und Rusty. Hallo. Ja, wir haben, das hast du vorgeschlagen, das hat mich super sofort gefreut. Ich würde noch ein kurzes aktuelles Thema machen, nämlich nur erwähnen, wie sehr es mich auch super gefreut hat, dass AO3, The Archive of Our Own, das große, große Fanarchiv und Fanfiction-Archiv, hat zweimal im Jahr einen Spendenaufruf und jetzt hat es eben auch. Ist einer gelaufen gestern. Innerhalb von kürzester Stunde. Zeit hatten sie ihr Ding schon und innerhalb von 24 Stunden hatten sie es zweieinhalbfach drin. Die Menge, die sie angepeilt hatten. Und ich bin wirklich froh, dass es die Leute so zu schätzen wissen. Und vor allem jetzt in der Zeit. Es gab ja auch Serverprobleme ohne Ende, weil wir hatten keinen Zähler mehr für die Gastlesenden und das ist alles, die sind gewaltig am Aufstocken und müssen natürlich das auch irgendwie bezahlen. Ja. Aber es ist schön. Und da muss man ja auch dazu mal sagen, ne, wo man eigentlich wäre AO3, was es ja nicht ist und es gut ist, dass es nicht ist, monetär und gewinnbringend, dann hätten die natürlich jetzt in der Corona-Krise die Zeit ihres Lebens. Sind sie aber nicht. Das heißt, für die ist die Situation einmal mehr Arbeit, da sowieso kein Profit gemacht wird, von vornherein. Das heißt, die leisten Größtes gerade. Und deswegen finde ich das umso schön, dass das sofort geklappt hat. Ja, dass man das Gefühl hat, dass es wirklich auch geschätzt und honoriert wird. Genau. Und dass sie die Unterstützung kriegen, die sie brauchen. Weil sie sind eben komplett nicht kommerziell. Alles ist auf Spendenbasis. Ja. Und sie machen unfassbare Dinge. Sie hosten einfach wirklich so viel und übernehmen andere Archive, wenn die es nicht mehr packen. Und ist aber schon super. Apropos Fanfiction? Ja. Das ist der Grund, warum mir dieses Thema heute auch so gefällt, weil das ja auch irgendwie das etwas ist, was man in Fanfiction ständig macht. Zumindest in der Fanfiction, die natürlich die Geschichte irgendwie weiterspinnt. Ja. Ja. Und da muss ich auch, ich meine, ja, natürlich, das ist auch nicht gang und gäbe. Nicht alle Fanfiction, die draußen ist, macht sich die Gedanken, wie geht's nach der Serie weiter. Tatsächlich, für mein Gefühl, ist das sogar relativ viel zu wenig. Ich wünsche mir sehr viel mehr Fanfiction, die Senshi als Erwachsene in, egal, sei es Crystal Tokyo oder einer anderen Zukunft oder einer alternativen Zukunft zeigt. Das meiste, was wir haben an Fanfiction, sind natürlich weitere andere Versionen von Canon, von dem, was wir schon haben. Aber ja. Ich finde schon, dass wir sehr viel haben, wo sie älter sind, weil wir ja auch alle älter geworden sind und auch uns in Themen sehen wollen, die nicht unbedingt ein 14-, 15-jähriges Schulmädchen zum Thema haben. Ja, aber auch dann ist es meistens natürlich die Erzählung von vorne nur mit älteren Senshi, häufig. Mm. Das ist zumindest auch, und das würde ich auch für mich selber unterschreiben, das mache ich selber auch viel häufiger, als dass ich jetzt die Geschichte weitererzählen würde, wie später danach passiert. Ja, also kann ich von der Tendenz her nicht unbedingt sagen. Manchmal gehe ich in die Zeit, wo eine Serie läuft, rein und manchmal mache ich es wirklich viel älter, weil die Themen dann auch spannend sind. Ja, total. Aber ich habe auch schöne Sachen gelesen. Ich habe wirklich sofort auch an Fanfiction gedacht von erwachsenen Senshi, wie sie ihr Leben leben und was aus ihnen wird 10 Jahre, 15 Jahre später. Und ja, wir reden heute auch von Dingen, die wir uns einfach wünschen würden. Ja. Ich habe so viele Notizen gemacht. Und für mich war auch der erste Gedanke, ich wollte einmal eine Zukunft mit Crystal und einmal ohne Crystal Tokyo. Weil Crystal Tokyo ist nicht so. Bin ich der allergrößte? Ich kriege das Thema nicht gut zu fassen, ist auch mein Problem. Weil postapokalyptische Dinge sind mir oft zu tragisch und ich habe mich nicht viel damit beschäftigt, schlichtweg. Aber ich habe ein paar von den Dingen, von der Idee, wie erhält man, was man mal hatte und wie baut man was Neues auf, ein paar von den Dingen sind gekommen. Ich muss jetzt einmal kurz sagen, ich habe für die Autos separate Ideen und für die Inners hat sich das dann alles sofort zu einer Gesamtidee fusioniert. Ich habe einzelne Chibiusa-Ideen und wir haben noch PGSM-Ideen. Darf ich noch was Einzelnes zu Crystal Tokyo sagen? Ja. Wir haben ja über Crystal Tokyo schon öfter gesprochen, was das und auch das, ich zum Beispiel, wir beide, glaube ich, auch ein bisschen Bauchschmerzen haben, was in Crystal Tokyo angeht, weil es einfach so als Geschichte für Usagi, als persönliche Geschichte ja. für Usagi, nicht die schönste für einen Charakter ist, der in zwei Leben den größten Wunsch hatte, ein ganz normales Leben zu führen. Aber das deswegen heißt, können wir Ihnen das ja geben. Weil heute genau, ist ja die Frage, was genau. wünschen wir uns? Es ist eine große Fix-It-Episode genau. hier. Genau. Dazu muss man aber auch sagen, was wir von Crystal Tokyo normalerweise sehen, ist ja, ja. nur die Tragödie. Ja. Wir sehen einen einzigen, vielleicht zwei oder drei, wenn wir durch alle Canons gehen, Szenen von wie Crystal Tokyo wirklich ist, wenn es im Frieden ist. Ansonsten wir sehen von Usagi ein paar, so wie sie in diesem Schneewittchen-Sarg liegt und genau. wir hören ein paar sympathische genau. Dinge, ehrlich gesagt, dass sie sich vor ihren offiziellen Amtsterminen drückt, indem sie sich krank genau. meldet und dann mit und Mamoru meldet sich dann an dem Tag auch krank und sie haben dann genau. Aber was ich damit Konferenz. Sagen wollte, ist ja einfach nur, dass das meiste, was wir zumindest wirklich sehen und nicht nur erzählt bekommen, ja auch schon irgendwie verzerrt ist. Ja. Da wir sie ja nur zur Zeit der Katastrophe wirklich sehen. Oder durch die Erinnerungen von Chibiusa und die sind nicht sehr genau. zuverlässig. Ja. Die sind genau. oft auch schon verzerrt durch Wiseman oder Sonstiges. Genau. Ich habe gerade hier die Notizen gesehen, das sieht so Rusty gut aus. Rusty lacht über meine Notizen. Ja, dann fang doch an mit den Notizen. Ja, also mein großes Megathema H lasse ich noch für später. Ich habe angefangen mit den Outers. Mhm. Da habe ich angefangen mit Setsuna. Und was wünsche ich mir für Setsuna, wenn wir kein Crystal Tokyo haben? Natürlich das, was wir auch schon von ihr im Manga sehen. Eine Karriere als Wissenschaftlerin. Mhm, ich gehe davon aus, dass sie das wirklich liebt, dass sie das nicht macht, um einen Job, einen Senshi-Job irgendwie damit voranzubringen, sondern ich denke, sie erfüllt sich hier ihre Wünsche. Sie will eine Karriere, sie will schicke Designerkleidung und bitte nie wieder das lila Kostüm aus der Anime-Serie. Mein persönlicher Wunsch. Ich mag's nicht. Und ja. Ich will, dass sie immer umgeben ist von Freundinnen, weil sie war ja vorher so einsam und sie ist ja, hergekommen, weil ich will mit euch kämpfen. Das aber war, ich glaube, sie könnte sich auch wünschen, nicht nur gemeinsam zu kämpfen, sondern auch mal gemeinsam Spaß zu haben. Und ich will, dass sie einen anderen zum Anhimmeln findet als Endymion. Ja. Das sind so meine Wünsche ohne Crystal Tokyo. Eigentlich das, ja. Woran sich Setsuna schon rantastet im Manga und woran sie viel Spaß hat. Ja, was ich ja auch so sehr gönne, ist diese Familie. Sie ist Mutter von Hotaru. Ja. Man sieht sie da auch in der Rolle drin und das finde ich total schön für sie. Ich weiß gar nicht, ob sie wirkt hier für mich jetzt nicht so, als ob sie nach Liebe durstet. Ob das ihr an Geborgenheit und an Zugehörigkeit nicht sogar schon reicht. Nichtsdestotrotz wünsche ich ihr natürlich auch so den ein oder anderen Flirt und vielleicht, ob sich irgendwas mal entwickelt. Aber für sie viel wichtiger gerade, ich wünsche ihr dieses Wissenschaftler sein. Das scheint sie irgendwie, das ist das, was sie sich aussucht, wenn sie keine Erinnerung hat. Das ist das, wo sie irgendwie hingravitiert. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich mir wünsche, dass sie studiert. Ich bin drei Sachen, an denen ich hängen geblieben bin, sind Chronobiologin, Historikerin und Quantenphysikerin. Ja, Das ist Chrono. Chronobiologen sind die so ein bisschen den Einfluss der biologischen Uhr und der Zeit auf den Menschen studieren. Okay, das ist natürlich cool. Zum Beispiel die innere Uhr und sowas. Das ist natürlich böhmische Dörfer für Setsuna und sicherlich sehr faszinierend. Genau. Und sie hat ja, im Manga ist sie, glaube ich, Physikerin. Astrophysikerin. Genau, da ist sie Astrophysikerin, aber auch Astrophysikerin, das hat jetzt nur wenige, ja schon natürlich alles, was irgendwie mit Astrologie zu tun hat, Astronomie zu tun hat, hat natürlich auch mit der Raumzeitkomponente zu tun, das heißt, es passt schon, aber Quantenphysiker dann das ja eigentlich besser. Noch viel mehr, all die Möglichkeiten, die dann irgendwie in der Physik drin sind, das sind ja quasi das ist ja die Forschung der alternativen Welten, der alternativen Dimensionen etc. Das finde ich für sie spannend. Da natürlich Historikerin liegt auf der Hand, warum ich das für sie auch irgendwie sinnvoll fände. Und das Schöne an der wissenschaftlichen Karriere ist, sie redet mit anderen, weil beobachten konnte sie vorher schon. Vielleicht hat sie sich auch vorher schon Gedanken gemacht. Aber den Austausch mit Leuten, die dasselbe gesehen haben und sich ihre eigenen Gedanken gemacht haben, der Austausch, auch die wissenschaftlichen Methoden, alles das, ich denke, das ist super für Setsuna. Und mit Crystal Tokyo für Setsuna wünsche ich mir eigentlich so ziemlich dasselbe, dass sie eben nicht so einsam ist. Dann aber mit großem Labor. Die Sache ist, von Crystal Tokyo sehen wir sie, dass sie wieder die Wächterin der Zeit ist. Und ich frage mich aber, ob es sie ins Crystal Tokyo überhaupt geben wird. Ja. Weil ich denke, sie war schon dort und das ist aber ihre persönliche Vergangenheit in ihrer persönlichen Zeitlinie. Ja, genau. Und die Frage ist, kann sie dann nochmal hin oder war sie da? Also kann sie eine Epoche mehrmals durchleben, wenn sie, angenommen, sie hat heute den heutigen Tag erlebt, springt dann, oder sie hat den morgigen Tag eigentlich schon erlebt, springt dann ins Heute, hat sie dann nochmal einen Morgen? Ja. Eigentlich schon. Warum nicht? Eigentlich schon. Einfach zweimal. Sie ist dann gibt es da eben zwei Setsunas in der Zeit. Aber warum ist dann die andere so einsam? Warum geht sie nicht hin? Und wahrscheinlich darf sie das nicht. Wahrscheinlich darf sie No das crossing auch, the time also, streams. Genau. Das ist ja auch. Nee, aber das wird ja auch tatsächlich. Usagi darf ihre. Im Manga, nach Manga-Logik darf Usagi Neo Queen Serenity ja auch nicht sehen. Okay, ja. Das würde ich so hinnehmen, weil das löst eine Menge Probleme. Ja, total. Das ist aber ständig das sozusagen. Total, aber das ist eine schöne Vorstellung, dadurch, dass ja die Wissenschaftlerin die Zukunft der Crystal Tokyo Setsuna ist, dass sie tatsächlich aber auch in der, also bevor das eine verwüstete Kriegslandschaft war, ein Leben durchaus hätte führen können, irgendwo anders. Und für die Crystal Tokyo Autors generell habe ich so ein bisschen die Aufgabe, das zu bewahren, was noch übrig ist. Das heißt, für Setsuna wäre das vielleicht akademisches Wissen zu bewahren und zu sehen, dass es da eine Kontinuität gibt in der Wissenschaft. Wissenschaftsarchivistin, ja. Oder einfach eine Uni zu gründen und den Leuten klarzumachen, ihr steht hier in einer Tradition, die Jahrtausende zurückreicht. Ja. Und genauso haben die anderen für mich auch eine Aufgabe, die eigentlich im Bewahren dessen, was sie gekannt haben, besteht. Und ich habe den neueren Senshis, also der neuen Generation, die um Chibiusa herumschwärmt, eine andere Aufgabe gegeben für Crystal Tokyo, nämlich was Neues zu entwickeln. Aus dem, was sie vorfinden. Während die Autos eben das bewahren, was es vorher gab, und die Inners habe ich schlichtweg wirklich in Crystal Tokyo. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ja. Wobei es da sehr schöne Fanfiction gibt. Ja, also gibt es, wo sie Politikerinnen sind und so. Genau. Aber wir wissen ja auch nicht, im Rest der Welt, gibt es da andere Länder, gibt es da andere Leute, oder hat sich wirklich der Rest vom Fest alles in Tokio versammelt? Ja. Eine wunderschöne Fanfiction zu dem Thema ist von Smoking Bomber. Ich glaube, The Last September heißt das. Mhm. Das ist unfassbar tragisch. Jemand, wie der Klimakatastrophe ist das das? Genau. Ja, da habe ich einen großen Bogen gemacht. Das ist wirklich, das klingt schon so tragisch. Genau, es ist bestimmt super. Tragisch. Aber es ist halt, es geht, sie haben diese Eiszeit quasi, die es gibt vor dem 30. Jahrhundert. Hat sie so umgeschrieben, dass sie gesagt hat, das war globale Erwärmung und um den Planeten zu retten, wurde er eben runtergefahren. Deswegen war es der letzte September. Es war die letzte Jahreszeit, bevor diesen großen Knall, bevor das eben nötig wurde, die alle in den Schlaf zu versetzen. Chibiusa übrigens mit, deswegen ist sie gar nicht 900, sondern sie ist deswegen 900, weil sie davon so und so viele Jahre, 800 Jahre geschlafen hat und mehr. Besser, ja. Besser. Viel besser. Genau. Wir wissen ja auch nicht, wie lange die Leute schlafen. Genau. Das wissen wir wirklich nicht. Und dann irgendwann halt wieder aufgewacht, als sich die Vegetation und die Erde eben erholt hat von der globalen Erwärmung, nachdem die Menschen dann nicht drauf eingewirkt haben. Aber wachen sie alle wieder auf? Milliarden? Sie wachen alle wieder auf. Ja. Okay. Also, weil aber das wurde nicht genau geschrieben, darum ging es nicht. Ja. Es ging um die Geschichte, es ging um diesen letzten September. Ja, weil dann und hat man alle wirklich mit Länder und Regierungen, mit denen dann eine Neo Queen Serenity eine Menge um die Ohren hätte. Mhm, total. Aber das wurde nicht durchexerziert. Ja. Es ging um diese Klimakatastrophe vorher. Ja. Außerdem war auch schon klar, das war ja auch schon in der Zukunft. Und mit der Klimakatastrophe hatte sich die politische Landschaft ja auch schon sehr geändert, ja, weil die ja alle am Sterben waren. Mhm. Okay. Wollen wir zu Michiru? Was hast du für Michiru dir gewünscht? Für sie, ich meine, sie hat natürlich diese ganzen Hobbys, das Malen und das. Ich wünsche ihr keinen. Da muss ich gleich einhaken. Das sind keine Hobbys. Das ist tatsächlich, wenn sie auf einem professionellen Level Geige spielen kann, dann heißt das, dass sie viele Stunden am Tag Geige spielt, jeden Tag. Total. Stunden, aber trotzdem ist Minimum auch, sechs Stunden. Ich als Mensch, der aus einer Musikerfamilie kommt, hoffe, dass, und das wünsche ich mir eben für sie, dass das weniger Karriere sein muss und mehr Hobby sein kann. Mhm. Weil die Leute, die ihre, also in meiner Erfahrung, in dem wie ich das mitbekomme von meiner Familie eben, ja, natürlich übst du 8 Stunden, aber irgendwann macht dir das Üben nicht mehr Spaß. Und deswegen habe ich das Wort Hobby ganz genau gewählt. Ich wünsche mir für sie Malen und Musik weiter als Hobby. Und da bin ich mir nicht sicher, weil ich denke, Üben muss nicht Spaß machen. Das Auftreten muss Spaß machen. Ja. Aber ich bin nicht Musikerin und kann es nicht einschätzen. Für mich ist das eine Außenansicht. Ja. Aber natürlich, ob sie die Zeit dafür haben wird, ob's was in der Zukunft... Ich wünsche ihr die Zeit dafür. Ich wünsche ihr in einer idealen Welt, dass das Hobby sein kann und nicht Arbeit sein muss. Ja. Dass sie sich aussuchen kann, wann sie irgendwo wo Konzerte hat und wann sie das nicht macht und das nichts ist, dass sie, wo sie quasi betteln und jeden Scheiß machen muss, um dann irgendwie relevant zu bleiben. Was sie aber auch nicht den Anschein macht. Ich meine, sie kann sich einen Helikopter leisten. Also, und deswegen wünsche ich drauf mir, angewiesen. Ja. Genau, deswegen wünsche ich mir für sie, dass das mehr Hobby als Beruf ist. Und wir sehen das ja auch generell, dass irgendwelche Superfähigkeiten auf die Leute draufgeklatscht werden im Manga. Das ist, ohne sich zu fragen, wie viel Zeit musste man reinstecken, um da hinzukommen, das ist schon üblich. Naja, zumal wir sehen sie ja auch immer, also auch später, wir sehen sie dann nicht als große Konzertviolistin im Manga, wir sehen sie als Kunstlehrerin häufig. Das finde ich auch sehr schön, ja. Und was die Episoden, die ich im Anime am meisten wirklich, die mir am meisten gegen den Strich gehen, ist, wenn jemand ohne Aufwand Weltspitze ist in irgendwas oder wenn ein 5-jähriges Kind plötzlich oder ein 8-jähriges Kind plötzlich auf Profi-Level modellieren kann oder Puppen bauen kann oder wo ich sage, das ist bei aller Liebe so ein Ausnahmetalent, kannst du nicht Jahre von wirklich Erfahrung brauchst. Klar, egal wie gut du warst. Ausnahmetalent. Wir sehen sie als 16-Jährige, wir wissen nicht, wie lange und sie ihr Leben lang sie schon Violine spielt. Ja. Aber du kannst natürlich furchtbar talentiert sein. Ja. Also, und auch dann musst du die Technik noch lernen. Du kannst mit dem absoluten Gehör geboren sein und einfach auch in da komplett, also meine Schwester zum Beispiel hat innerhalb von einem halben Jahr Harfe spielen gelernt auf Profilevel. Sie hat das absolute Gehör. Sowas kann sehr schnell gehen. Ja. Aber dann machst du auch nichts anderes in deinem Leben. Und die Violine ist auch nicht das Instrument, das man notwendigerweise in kürzester Zeit lernen wollen würde. Ja. Weil es sind technische... Ja gut, wenn du ein ähnliches Instrument schon spielst, ist es vielleicht nicht so. Aber... Ja, gut. Aber es ist so, ich wünsche auch, dass sie einfach die Musik macht, weil es ihr viel gibt. Ja. Und nicht, weil es viel von ihr verlangt. Und auch die Malerin habe ich aufgeschrieben. Sie ist natürlich glücklich mit Haruka, das brauchen wir gar nicht erst erwähnen. Ja. Sie ist vielleicht auch glücklich mit Setsuna, vielleicht behalten sie ihre Familieneinheit. Das hoffe ich. Das ist für alle Autos. Ja. Das hoffe ich am allermeisten. Das sind alles die Mütter von Hotaru und dass diese Familie bleibt. Ne? Wenn Hotaru irgendwann mal selber Familie hat, das sind ihre Mütter. Ja. Und mit Crystal Tokyo, also mein Headcanon für das Crystal Tokyo war eben nicht die ganze Welt wacht auf und macht weiter, wo sie aufgehört hat, sondern ich denke, dass wirklich die meisten eben nicht wiederkommen und auch die meisten Institutionen, Dinge und viel Wissen verloren gegangen ist. Ja. Und da würde ich sagen, dass mit Shiro eben das Musik als Musikthema, dass sie Musikinstrumente sammelt, die es noch gibt, dass sie lernt, sie zu reparieren, und als persönlicher Headcanon, weil ich es einfach mag, dass sie Geigenbauerin auch noch zu ihren vielen Fähigkeiten hinzufügt. Also, dass sie auch lernt, neue Instrumente zu bauen, und dass sie versucht, hier Leute ranzuziehen, denen sie das beibringt oder die das noch können und die das so, die das, also... Ich meine, wenn wir den Headcanon folgen... Die Musik der Welt sammelt noch. Dass es wirklich 1000 Jahre sind, die sie Zeit haben. Ist diese Idee, dieses, wenn man so viel Zeit hat... The Good Place macht das sehr schön, die Serie kennen wahrscheinlich nicht viele, aber es geht um das Leben quasi und wie leben stellen wir, also ultimativ geht es, wie stellen wir uns das Paradies vor. Mhm. Und eine Variante, und jeder macht es quasi irgendwie selber, und zwei Sachen, die da relevant sind, sind einmal die Zeit, wirklich endlose Zeit mit den Menschen, die man liebt, und zweitens endlose Zeit, immer wieder neue Skills aufzubauen, gerade wie man sie haben hat, und die Zeit, das auch tatsächlich einzuüben. Mhm. Und in dem Sinne wäre Michiro für mich jemand, der das total umarmen würde. Es gibt ja nicht alle, es gibt ja auch Leute, die bringt das gar nichts, irgendwas Neues zu lernen. Mhm. Aber Michiro, glaube ich, ist jemand, die von Töpfern über alles erstmal meistern möchte. Ja, total. Ich denke, sie ist da ehrgeizig und sie hat auch Spaß dran, was zu Neues zu lernen und zu können. Sonst würde sie auch nicht. Sie spielt ja auch Cello. Ist das Michiro, die das Cello es gibt so eine schöne Artbook-Illustration. Ist das Michiro, die dieses Cello ruiniert, indem sie es in Wasser taucht? Ich glaube schon. Es gibt dieses Bild, wo sie in knietief in einem See sitzt oder im Meer, und im Meer wahrscheinlich, weil das Meer ja eher ihr Element ist. Und ein Cello sitzt mit ihr, auch tief im Wasser. Und ich kriege da immer so kleine nervöse Zuckungen, wenn ich das sehe, weil das hat ein gutes Cello ruiniert. Höchstwahrscheinlich ja. Nein, höchstwahrscheinlich hat sie ein altes, kaputtes Cello genommen. Aber wer kommt auf die Idee, dass das romantisch wäre, ein Cello ins Wasser zu tauchen? Das macht man nicht. Aber okay, ich bin Minimum noch Cello. Und süß ist natürlich auch, dass sie Hotaru Geigenunterricht gibt von klein auf. Das ist Manga kennen. Aber ich denke, es ist nicht Motaro. Für Hotaru habe ich einen anderen Held kennen. Gerade für die ganzen Outers ist es ja natürlich relativ leicht, weiter zu spinnen, weil wir denen ja irgendwie, obwohl die Schüler sind, schon Beruf gegeben haben. Ja. Ich kann mir zum Beispiel auch für Haruka nichts anderes als dieses Racecar-Driving irgendwie vorstellen, weil sie da so aufgeht. Alles mit Geschwindigkeiten. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie Pilot wird, Flugzeuge fliegt. Irgendwas mit, was schnell geht einfach. Also ich habe auch nur eine Karriere mit großen Geschwindigkeiten aufgeschrieben, egal was. Genau. Aber deswegen auch gerade diesen Rennsport etc., das sind Sachen, die sind so tief in diesem Charakter verankert, dass da es für mich auch kaum Alternativen gibt. Da ist der Mensch schon glücklich, da muss ich dem noch nicht viel geben. Mhm. Das finde ich an sich viel spannender bei den Inners, wo die Reise einfach bei vielen von denen noch nicht... Ja. Was macht Minako am Ende? Das finde ich immer spannend. Ja. Und was macht Usagi? Das sind auch Sachen, die ich ungern immer fertig beantworte und lieber 1000 Varianten für geben, damit die sich was aussuchen können. Und was ich mir für Haruka auch wünsche, ist, dass sie anfängt, was mit Kids zu machen beruflich. Oder auch privat, dass da irgendwo in ihrem Leben plötzlich ganz viele Kinder rumrennen, weil ich denke, sie braucht das. Sie braucht sie muss da irgendwo moralisch ein bisschen Bodenkontakt haben, weil sie hat eben durchaus ihre Tochter Hotaru, ne? Ja, aber die ist ja auch irgendwann groß, und irgendwann, es ist auch nur eine, und die teilt sie sich nur mit drei anderen, aber nein, generell denke ich mal, dass sie ist ein sehr warmherziger und herzlicher Mensch, und ich könnte mir gut vorstellen, dass sie irgendwas mit Kids macht. Michiro unterrichtet ja, das wissen wir, und Haruka unterrichtet nicht, aber von ihrem Typ her könnte ich mir das einfach super gut vorstellen, irgendwas Actionmäßiges mit Kids zu machen, irgendeine Naturaktivität, eine Technikaktivität oder was weiß ich, Go-Kart fahren, aber... Go-Kart fahren! Das finde ich großartig. So fangen die ganzen Rennfahrer an, die fahren am Anfang alle Jahre lang Go-Kart. Ja, das finde ich, da bin ich dabei. Ja, und Haruka und der Go-Kart und als Mittelpunkt von irgend so einem quirligen Haufen, und die würden ihr aus der Hand fressen, das wäre einfach süß. Das könnte ich mir für sie gut vorstellen. Was ich mir aber für alle Outers komplett wünsche, ist einen engeren und noch sehr viel liebevolleren und permanenteren Kontakt mit den Inners. Das kommt nachher bei mir, wenn ich zu den Inners komme, weil da habe ich einfach nur einen Gesamtwunsch für alle und der geht genau dahin. Und und in Crystal Tokyo für Haruka wünsche ich mir letzten Endes, ist ja Motorsport ist ein Luxus, aber dass sie mit Michiro weiterhin um die Welt reist, vielleicht aus beruflichen Senshi-Gründen, dass sie mit Michiro vielleicht noch auch, dass sie sie auch vielleicht auch musikalisch mal begleitet, auch irgendwas mit Kindern macht und das Rennfahren vielleicht irgendwie sinnvoll anderweitig integriert. Aber in Crystal Tokyo sehe ich sie nicht mehr Rennen fahren, ganz ehrlich. Egal, für ob Crystal Tokyo oder andere Zukunft für sie. Was ich mir für Haruka am meisten wünsche, ist Freiheit. Und das ist für mich auch das Headcanon, warum wir sie in Crystal Tokyo nicht sehen. Also das Watsonian und nicht das Deutliche. Denn in S, die Geschichte, die wir von ihr sehen, es ist eigentlich für sie ihre persönliche Tragödie, dass sie diese Mission hat. Ja. Ja. Sie will das eigentlich nicht. Sie will nicht, was dahinter steht. Sie will nicht, was sie da tun muss. Aber das habe ich immer eher als ein moralisches Dilemma gesehen. Ja, natürlich. Dass sie das ist auch ein moralisches aufgibt. Aber sie gibt, ne, dafür, da, als wir das, also diese Hintergrundgeschichte, die wir von ihr bekommen, die ja auch ganz spezifisch zum Anime ist, die wir ja gar nicht im Manga haben, wie sie sich total dagegen sträubt, dieses Bild, was sie sieht von Michiro mit der Endzeit und dem Bild, und sie rennt davon weg und sie fühlt sich dann doch eingesperrt und das Einzige, was sie davon aber gewonnen hat, ist eben Michiro und deswegen machen sie das zusammen. Das ist schon, also ich glaube schon auch, genauso wie Usagi, würde Haruka definitiv eine Welt präferieren, in der sie da nicht nötig ist als Sailor Senshi. Und, ne, nicht, dass sie dafür, dass sie nicht selber die Verantwortung übernehmen würde, dass das, ne, also sie kämpft schon, weil sie glaubt, sie kann sie das. Kämpft gut gerne, sie kämpft auch gerne, komm. Sie kämpft gerne. Ja, natürlich, sie kämpft auch gerne. Aber ich glaube, will nicht, aufs Maul? Das ist ein Zitat, das kannst du eigentlich nur Haruka in den Mund legen. All die ganze Verantwortung, die dazu kommt, die ist, glaube ich, etwas, da könnte sie total drauf verzichten. Und diese Freiheit zu entscheiden, ob sie kämpft oder nicht, also, ne, dieses. Das finde ich im Anime eigentlich ganz gut gemacht. Mal ist sie da, mal nicht. Und das passt an sich gut zu ihrem Charakter. Ja. Mal haben wir sie irgendwo, wir sehen sie ganz super, es nicht, aber sie sind dann irgendwo in der Pampa, in irgendeinem Hotel, machen Urlaub, sie ist krank und ne, dann ist sie auch total der Badass, wenn sie muss. Aber das tut ihr gut, dass sie dann nicht hauptverantwortlich für ist. Die Freiheit dahinter. Das denke ich auch. Auch gerade Bewegungsfreiheit, richtig physikalisch reisen, das ist auch ein Serum U-Headcanon übrigens, wo eigentlich das Aufziehen von Hotaru überwiegend an Setsuna hängen bleibt, weil Michiro und Haruka sind nämlich beschäftigt, um die Welt zu reisen. Und Setsuna sagt, ja, ist ja wohl auch klar. Damit habe ich ja auch gerechnet, damit habe ich auch kein Problem, aber wenn sie vielleicht nicht unbedingt so wütend an der Türklingel reißen müssten, wenn sie wiederkommen, das wäre auch toll. Und das ist ein, und das haben die spontan improvisiert irgendwie auf der Bühne. Also diese Tsuna-Darstellerin hat da einfach nur mal ihren inneren Gedanken freien Lauf gelassen, aber sie lebt voll damit, dass die beiden einfach mal weg sind, wenn sie es brauchen. Ja. Und sie dann das, und die kommen dann mit Packungen von Windeln und sagen, ja, wo ist denn unser Baby? Und sie sagt, ja, Baby, euer Baby ist jetzt schon so und so groß. Ja. Da habt ihr ein bisschen was verpasst. Weil Hotaru ja den schnellen Wachstumsschub. Ja, das zweite? Oh nein, in welchem haben wir Hotaru? Eins von den neuen, das ist von den neuen Seramios 1. Das ist diese tolle Pluto-Darstellerin. Gut, Hotaru. Aber Empfehlung. Ja, Hotaru. Also ohne Crystal Tokyo kann ich mir. Ging das bei mir ganz schnell, weil mit Crystal Tokyo habe ich nur 3 Fragezeichen. Was ist denn ohne Crystal Tokyo bei dir? Ich habe einfach so im Manga, wo sie eben sich für Poesie und Musik schon sehr interessiert. Sie spielt Geige, sie liest Dichtung und ich dachte aber nicht, dass sie weiter in die klassische Musikrichtung gehen wird, sondern für mich wird sie ein DJ mit sehr düsteren, gefühlvollen Tracks. Ja. Sie macht elektronische Musik, sie macht moderne Dinge, sie macht experimentelle Dinge und sie tobt sich da aus und damit macht sie Karriere oder wer auch immer. Also vielleicht haben wir auch in ein paar Jahren noch neuere Musikrichtungen, noch experimentellere Dinge, die man tun kann. Aber sie ist auf jeden Fall immer noch sehr kreativ, weil ein Teil von ihrer Natur ist eben nicht nur Zerstörung. Sie hat immer die Dualität von Zerstörung und Schöpfung. Und da würde ich eben die Schöpfungsnatur in eine kreative Tätigkeit übersetzen. Also deins mit der düsteren Musik finde ich, glaube ich, fast schon schöner als meine Idee. Aber ich habe eher so Ideen, meine Ideen sind eher Hobbys und passen nicht ganz so gut, aber ich bin auch eher an diesem Wiedererschaffen. Deswegen, ich als Hobby finde ich Gärtnern für sie ganz toll. Dieses, ne, den Leben, den Tod, im Winter am Ende, dann sprichst du es wieder neu, etc. Als Bild für sie, das finde ich großartig. Ansonsten auch so Sachen wie Archäologie von untergegangenen Zivilisationen. Oh ja. Also, daran habe ich nicht gedacht, aber das wäre super, ja. Und oder auch eben Geschichte, Historikerin zu untergegangenen Zivilisationen oder welche, die, es gibt ja tausende von Ländern, europäische Länder, die es nicht mehr gibt, sowas alles. Ja. Finde ich für sie auch gut. Ach ja, und wo ich ja dabei war, dass ich gesagt habe, in Crystal Tokyo will ich jedem der Autors eine Aufgabe geben, wie sie Dinge bewahren von der untergegangenen Welt. Das wäre für Haruka natürlich die Technologie. Ja. Fahrzeuge in erster Linie. Haruka. Und für Hotaru habe ich mir da nichts überlegt, aber man könnte durchaus sagen, natürlich Landwirtschaft und Gartenbau. Ja. Also, auf die Idee bin ich nicht gekommen, weil ich ihr ehrlich gesagt kein Blümchen anvertrauen hätte wollen, aber wenn sie älter wird und ihre Kräfte besser unter Kontrolle hat. Es ist ne Tod und Wiedergeburt. Und die zyklische Natur und viele Pflanzen sind ja auch sehr, sehr kurzlebig, sie sind einjährig oder so. Ja. Also, man muss auch sagen, versteht also sie vielleicht sehr gut. Hotaru in Crystal Tokyo ist ja auch immer so eine Sache, die wird ja in. Auch gerade bei den ganzen Dojins, den japanischen Dojins auch sehr, wird sie in Crystal Tokyo so ein bisschen als Second in Command von Chibiusa bzw. Sailor Chibimon gesehen. Total, das ist sie auch vorher schon. Das ist sie auch, das ist sie sowieso. Aber dass sie. Also sie ist der Chef von den Autos, ganz klar. Sie aber halt auch in Crystal Tokyo nicht nur Chef von den Autos, sondern auch eben in den Inners ist, weil sie eben direkt hinter Chibiusa steht. Also wenn quasi das neue Team nicht mehr die Inners sind, sondern also viel, viel weiter Crystal Tokyo, wenn also den Hut auf die neue Sailor Moon eben Chibi Moon ist und das Amazonen-Quartett eben... Also mein Vorschlag wäre tatsächlich jetzt von der Zeit her nochmal über Chibiusa im Crystal Tokyo zu reden. Und was das kommt und dann die Inners fürs nächste Mal eine weitere Episode zu machen, weil ich habe mir ehrlich gesagt, es ist mir sehr leicht gefallen über Chibiusa sich Gedanken zu machen und das Inners-Thema ist einfach ein Riesenthema und ich weiß sagen, auch gar Chibiusa. Nicht, ob die Inners viel mit Chibiusa zu tun haben werden, aber sie wird, also für Chibiusa sollen wir zu Chibiusa übergehen? Ja, wir machen das genauso, wie du das sagst, weil wir wissen, sie ist in Crystal Tokyo, sie wird halt Königin, was soll man machen? Aber natürlich ist sie eine ganz andere Königin. Sie erbt den goldenen und den silbernen Kristall und fusioniert das. Ganz sie ehrlich, ich kann mir Chibiusa viel besser als Königin vorstellen, als Usagi. Weil sie ist von Mamoru stärker beeinflusst. Genau. Seine Gene setzen sich durch, sie hat Ambitionen und Biss, das hat Usagi alles nicht. Genau. Usagi will Kuchen essen und ihre Ruhe haben und ihren Schatz küssen. Genau, deswegen... Usagi, ich glaube auch, also ich glaube, Usagi rettet natürlich die Leute, wenn es nötig wird, aber sie ist eine total tolle Diplomatin, besser als jeder, der vor ihr kam. Da bin ich von überzeugt. Aber gerade so für das ganze Administrative, das ganze eben auch mal hart bleiben müssen etc. Da braucht sie Mamoru. Ja. Da ist ihr King und Dymion einfach total wichtig. Chibiusa braucht das nicht. Ja. Chibiusa als Königin ist komplett Paket. Ja. Sie hat sowohl die Vorsorge, sie hat sowohl das Verantwortungsgefühl und den Biss, das Wissen, das Hintergrund. Ich sehe sie wirklich als Politikstudentin mit Biss und mit Herz und mit Ambition, wie du das sagst. Sie ist sehr klug, sehr mutig und sie hat Ehrgeiz. Und ich denke, sie wird insofern ganz gut, wenn wir noch Monarchie haben zu dem Zeitpunkt. Ja, genau. Das lasse ich mal dahingestellt und ich habe dann noch Hotaru als Prinzgemahl mit Fragezeichen geschrieben. Man kann es shippen oder auch nicht. Ich lasse es noch offen. Ich habe nicht so, aber ich bin trotzdem dazu da, dass sie dann das Hotaru, egal was passiert, die quasi Hand of the Queen ist. Ja, dass sie ihre rechte Hand ist, auf jeden Fall. Und ich denke, Chibiusa hat es nicht gemocht, ein Einzelkind zu sein. Deswegen würde ich sagen, sie spawnt einen Haufen Kinder. Und ob sie das magisch tut, ob sie sich einen Mann oder Männer sucht und es biologisch raushaut, wir wissen es nicht. Aber Nein, nicht mein Chip. Weiß auch nicht. Aber es ist mir gerade so eingefallen. Ehrlich gesagt haben die beiden eine sehr tiefe Verbindung, weil Helios ja die Erde schützt und das ist ja auch ihr Job irgendwo. Aber also wenn man einen Typ für sie braucht, ja, das Pferd ist schon ein Problem. Das müssen wir natürlich vollkommen aus der Geschichte löschen. ganz nebenbei, passt jetzt kaum, aber seit gestern ist der Trailer für Sailor Moon Crystal Eternal draußen. Oh. Und man hat ein Bild von Usagi und Chibiusa mit Pegasus. Und Pegasus ist ab jetzt ein Fohlen. Wir haben also, das ein Teil des Cringes, also geändert. Den Altersunterschied haben wir eliminiert. Das ist ehrlich gesagt schlau. Ja. Pegasus ist jetzt ein Fohlen. Sehr gut. Ich meine, nicht gut, weil, das ist kein Job für Kinder, was er macht, aber... Ja, trotzdem, ja. Ja, aber das passt schon mal besser, da kann sie ein Babypferd schütteln. Genau. Ja, ein Problem weniger. Was sie sagt, ist sehr gut, ein Problem weniger. Und wir wissen ja auch nicht, es heißt ja immer, sie wird nicht mehr so lange leben, weil sie schon 900 Jahre alt ist, aber 100 Jahre hat sie noch und das ist eine lange Zeit. Erben ihre Kids den kombinierten pinkfarbenen Kristall? Separiert sich der Kristall? Mein Wunsch war, entweder haben wir gar keine Monarchie mehr oder dass es keine erbliche Monarchie ist, dass wir vielleicht den nächsten legitimen Thronerben erstmal finden müssen und zwar nicht unter Chibiusas Kindern. Oder sie hat zwei Kinder, eins mit dem silbernen und eins mit dem goldenen Kristall. Oder ich würde einfach sagen, so viele Kinder wie sie hat, so oft dupliziert sich der Kristall und sie haben ihn alle. Weil ich mag das nicht, dieses eine Auserwählte, so wie das mit Serenity und Usagi und Chibiusa läuft. Diese ist ja super kennen. Es ist nicht nur kennen, es ist super kennen. Aber ich würde das aufbrechen für Chibiusa, weil sie war nicht glücklich damit. Ja, ich weiß es nicht. Sie hat darunter gelitten, dieses Erbe antreten zu müssen. Ja, aber ich finde, man kann auch Geschichten erzählen, dass man das Beste draus macht. Und deswegen, wenn eben die eine Unfairheit ist, dass der Silberkristall sagt, es gibt immer in ihr drin, sagt, es kann immer nur eine neue, dass sie das anders auslöst. Dass es vielleicht die eine Tochter gibt, aber sie fünf adoptiert. Ja. Und, oder wirklich, also man kann so viele Kristalle haben, wie man will. Der Kristall kann das machen. Ja. Man kann ganz, ganz viele Dinge, wenn man das natürlich möchte, dieses eine Linie durchziehen, kann man das machen. Aber ich fand das immer schade, auch dass sie ein Einzelkind ist, fand ich schade. Und, ich bin ein Usagi Kind. Wünscht sich doch viele, viele Kinder. Kann man mir doch nicht erzählen, dass sie nicht viele Kinder will. Meine Mama hat vier Töchter. Ich finde die Vorstellung von Einzelkindern großartig. Ich habe auch eine Menge Geschwister und ich finde es mir nie gewünscht, ein Einzelkind zu sein. Ja. Und ich habe auch deswegen zwei Kids, weil ich dachte, also A, wenn man sich schon die Mühe macht, dann nicht nur für eins und B, ist auch nicht schön, das einzige Kind zu sein. Ich will nur sagen, ist nicht mein Ding. Das ist einfach eine, so oder so kann man spinnen und es ist auch, welche Präferenzen die Leute da haben und ihr da schreiben, das ist auch wirklich immer ein bisschen sehr subjektiv. Und Und dann habe ich mir ehrlich gesagt sofort Gedanken gemacht über Chibiusas Guardians. Ja. Weil wir wissen, sie kriegt das, was in der vierten Staffel die Amazonen sind, die vier Kriege, also Palapala, Cere-Cere, Wes-Wes und also das sind eben nach Kleinplaneten Bepan, nach Pallas ist ein Kleinplanet im Asteroidengürtel, Vesta, Pallas Athene ist auch scheinbar einer. Was sind die vier? Was ist die vierte? Pallas, Ceres, Vesta, ich komme auch nicht auf das vierte. Juno, Jun. Juno, genau. Und ich liebe Palapala am meisten, weil sie dieses Kreative hat. Sie ist eine Macherin. Sie macht Püppchen, sie macht Dinge. Da kann ich sie ist aber auch wirklich sadistisch. Also, ich fand die immer am spannendsten. Die ist so richtig schön kaltblütig dabei. Ja, klar, okay. Das wissen wir nicht, ob sie das haben wird, wenn sie nicht als Bösewicht in die Story geworfen wird. Aber dass sie ein bisschen erbarmungsloser zuschlagen kann, das kann man schon machen. Außerdem war sie tatsächlich die erfolgreichere von den vier. Ja. Aber ich muss sagen, ich fand die Dimension als Bösewicht schon von ihr total schön. Dieser süße Charakter, der mit den kindlichen Hobbys ist der erbarmungsloseste von allen. Also, ja, und fand ich multidimensionell schön. Ich sehe eben in ihr das Thema vom Handwerk. Und dass sie wird die Welt mit Schafen und Angora-Kaninchen und Moherziegen füllen und jede fasrige Pflanze der Welt kultivieren. Deswegen habe ich, glaube ich, Hotaro auch nicht die Landwirtschaft gegeben. Aber ich glaube, Palapala interessiert sich eben nicht für Kartoffeln, sondern weil denen kann man nichts machen. Die kann man nur essen. Die ein Schock für Usagi, was soll das heißen, nur essen? Und deswegen würde ich sagen, dass Palapala eben in dieser Welt die Technologie und das Handwerk voranbringt. Und ich frage mich, ob die vier durch ihre Amazonas-Vergangenheit nicht doch beeinflusst sind und hier die Hardcore-Naturschützer werden und die ganze Welt aufforsten und einen Wald aus der ganzen Welt machen. Und sie bringen natürlich Chibiusa dazu, die Dinosaurier zurückzubringen, weil Dinosaurier sind sowieso kennen bei uns, die sind im Anime kennen. Was? Wir sind ja, also ich es muss ja sagen, ein Motiv der Super S des Amazonenquartettes ist es, die Welt für die Kinder zu retten. Und auch das ist etwas, ne, das ist ja so ein bisschen, sie sind ja immer, das Amazonentrio, die haben sich ja verwachsen und das Amazonenquartett auf Kinder und sagt, die richtigen Träume haben wirklich nur die Kinder. Das wird immer wieder durchgemacht und dann, deswegen gehen sie auf Kinder. Ja, natürlich, die werden dann völlig viktimisiert, diese Kinder in der Serie, aber dass das etwas, dieses, ne, Kinder schützen, etc., Träume von Kindern aufbauen, Bildung besser machen, etc., dass das durchaus auch etwas ist, was die später als Krieger, hoffe ich, weiter durchziehen, dass das weiter ein Wert ist, der ihnen bleibt. Das ist ein guter Gedanke, weil ich habe sie gesehen als die vorwärts blicken, nicht die zurückblicken. Aber ja, das Kindermotiv war ein riesen Ding. Und die Kinder können sicherlich auch gebrauchen, dass es Menschen gibt, die speziell die Kinder schützen wollen. Ja. Und die Welt auch für Kinder viel, viel freundlicher machen. Genau. Ein Angora-Kaninchen für jedes Kind. Ich bin auch völlig hinter der Überzeugung, dass eine Welt, die man für Kinder besser macht, gerade heute, muss eine Welt sein, die sich um den Klimaschutz kümmert, muss eine Welt sein, die sich um gute Bildungspolitik kümmert. Und das kann unsere Gesellschaft nur weiterbringen. Ja. Dazu hätte ich als Erzieherin eine Menge zu sagen. Ja, wir können vieles viel, viel besser machen. Wir haben vieles verbessert in den letzten, sage ich mal, 40, 50 Jahren, weil sich die Einstellung zu Autorität verändert hat. Und die Einstellung dazu, wie man mit Kindern umgehen soll und wie man mit Kindern reden kann, hat sich geändert. Und wir haben jetzt natürlich die ganzen Friday for Future Kids, die jetzt den ganzen Dreck aufkehren müssen, den die Erwachsenen nicht geschafft haben, auf die Reihe zu kriegen. Und das wird alles auch sehr spannend. Und natürlich die Generation, die das nimmt, was sie vorfindet und was Neues und Besseres draus macht. Ich will jetzt nicht sagen, wir müssen das der Jugend auf die Schulter laden. Wir sind auch noch da und haben auch einen Job hier. Aber das zu sehen ist einfach super. Und ich denke, man muss das auch viel mehr zu schätzen wissen und immer nicht immer eine Vorstellung haben, wie Kinder sein sollen und was Jugendliche wo sie hin bewegt werden sollen. Und ich finde es besorgniserregend, wenn die Kids heutzutage so stromlinienförmig zurechtgeschliffen werden und das selber auch so internalisieren. Oh, wenn ich die richtige Schlüsselform habe, dann wird sich ein Schloss für mich finden, in das ich passe. Das ist nicht euer Job, Kids. Das ist vielleicht ein notwendiges Übel. Das kann auch ein Ehrgeiz sein, aber es ist euer Job, das passende Schloss zu bauen und nicht der passende Schlüssel zu werden. Ich hab das Gegenteil gesagt. Du hast gerade das Gegenteil gesagt. Das. Nein, man muss nicht sich so zurechtschleifen lassen, dass man in eine vorgesehene Sache reinpasst. Du hast vorhin was anderes gesagt, dass man nicht jetzt... Hab ich das? Ja. Kann sein, kann du hast sein. Umgekehrt gesagt irgendwie. Wir verstehen, was du gemeint okay, hast. Okay, ja. Weil natürlich muss man sich in eine bestehende Gesellschaft auch rein, also reinfinden und in der Gesellschaft bitte konstruktiv und nicht destruktiv sein. Und das muss man lernen. Aber das heißt nicht, dass man sich, wie die Kids heute von der ganzen Gesellschaft getriezt werden, auf Stromlinienförmigkeit gebracht werden. Das finde ich sehr, sehr krass. Und ich denke, das ist ein Teil von dem, was das Mobbing in die Schulen bringt. Der Druck, der auf die Kinder ausgeübt wird und auf die Jugendlichen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Weil das einfach eine Erklärung ist, die mir mehr einleuchtet als, ja, die sind halt immer online da, dann werden sie so. Ja, um Gottes Willen. Ja. Also ein ganz lieben Gruß an alle jüngeren Zuhörer. Ja. Aber ich weiß nicht, vielleicht auch ein guter Cut, sonst was noch für GB-User, da waren wir eigentlich in der Zukunft. Also ich wünsche ihr anders als Usagi tatsächlich diesen Thron. Wenn sie ihn kriegen würde, wüsste sie, was damit anzufangen, sag ich mal. Genau. Ja. Und Usagi war ja schon unbesiegbar stark und das wird Shibusa dann eben auch sein. Ja, sowieso. Shibusa, wenn sie tatsächlich in ihre Kräfte kommt, ist nicht nur Trägerin des Silberkristalls, sondern auch des goldenen Kristalls. Sie hat das Potenzial, die größte, stärkste Kriegerin zu sein, die es da jemals vorher auch nur geben konnte. Natürlich sehr inspiriert durch ihre Mutter und ihre ganze Geschichte ist durchaus einfach ein Streben, so sein zu sein wie ihre Mutter. Und ich wünsche ihr, dass sie da rauskommt und eben ihre eigene ist. Aber sie hat einfach diesen Ehrgeiz, den sehen wir charakterisiert. Sie hat einen eigenen Theme-Song in Crystal, nur darüber, wie sie besser und eine tolle Kriegerin werden möchte. Und ich glaube, sie hat Usagi, anders als Usagi, deren Ziel ein normales Leben ist, war es Chibiusas Ziel. Immer dieser Weg. Ja. Senshi sein. Ja. Prinzessin sein. Das gut machen. Ja. Und das wünsche ich ihr auch. Und ich denke, ein Weg, den Usagi lange und umständlich gemacht hat, aber was sehr, sehr wichtig war, ist zum Schluss die Galaxy Cauldron-Erkenntnis, dass die Bösen aus demselben Topf gefallen sind, dass die weniger Licht aussenden von ihr angezogen werden, dass sie letzten Endes nicht so konfrontativ damit hätte umgehen sollen und es sich für die Zukunft anders vornimmt. Und Chibiusa hat das, glaube ich, weil sie selber eben auch Black Lady war, hat viel, viel mehr Erfahrung mit dieser Dualität von hell und dunkel. Und ich denke, was ich mir für sie sehr, sehr wünsche, ist, dass sie von... Nicht nur sie, sondern auch ihre Beraterin auch, wenn wir Hotaru dahin sitzen, diese Rolle. Und dann haben sie das ja beide. Und Usagi bringt ihr darüber vielleicht auch eine Menge bei. So, mein Wunsch wäre, dass Chibiusa eben nicht den Job hat, hier so stark sein und alle Bösewichter töten, sondern dass sie tatsächlich diese Brücke, die Usagi versucht, zum Schluss zu machen, oder diese Überbrückung, dass sie zumindest da weitermacht und da aufbaut auf was, wo Usagi hingekommen ist. Dass sie nicht nur die nächste Serenity ist, sondern dass da mehr ist und dass diese moralische Dimension von vielleicht sollten wir mit den Bösen, Usagi hat ja auch geheilt, aber dass man nicht so konfrontative Weltordnung aufbaut von ich bin gut und werde von den Bösen bedroht. Ja. Dass man das viel, viel komplizierter sieht und viel komplizierter angeht und das Ganze nicht immer in großen Endkämpfen, Endschlachten und mit viel Verlust von Aufopferung, also dass sich nicht ständig Leute opfern müssen, nur weil man das vorher nicht diplomatischer hätte lösen können. Und da ist, ich meine, da ist ja auch tatsächlich, in Usagi ist da ja ein sehr großer, wichtiger Kern ist, nämlich das Böse ist nie nur böse, das Böse ist nie böse geboren, sondern also sie eher dieses Redeeming der ja. Bösewichte, dass sie das Gute darin sieht und sie zurückholt. Einerseits. Und das ist eben die Usagi-Geschichte, aber auf Chibiusas Seite, gerade mit ihrer Black Lady-Geschichte, ist es nicht nur, das Böse muss nicht böse sein, das Böse kann auch gut sein, sondern wir alle können gut und böse sein. Ja. Wir alle haben das Potenzial, zu handeln wie Helden oder zu handeln wie der Feind, der Ominöse, den es eigentlich in der Weise gar nicht geben muss. Ja. Und ich denke, der Manga-Anime etc., die Sailor Moon Story, ist nicht konsequent genug gewesen in der ganzen Zeit, weil immer erstmal gekämpft wurde, immer erstmal all diese Aggressionen kamen und dann kam Usagi und hat die geheilt. Vielleicht könnte man das schon ein bisschen eher haben. Genau. Vielleicht müsste man nicht. Klar, man will dieses Drama, weil man hat eine Serie und will Drama. Ja. Und das ist nun mal ein Kern von Sailor Moon und das ist auch diese sehr asiatische Idee von der Einzelne hat sich für die Heldentum ist, wenn sich ein Einzelner für die Gemeinschaft opfert, was ja Usagi auch ständig tut. Aber dass Chibiusa da einen ganz anderen Start hat und eine ganz andere Position hat und das wäre richtig spannend. Dann haben wir natürlich nicht mehr das alte Muster, was wir von Sailor Moon kennen. Dann haben wir eine ganz neue Erzählung. Dann ist das aber auch wirklich interessant. Das würde ich wirklich gern sehen. Eine Frage. Ja? Wer ist mal Sailor Cosmos? Wir haben eine Episode darüber gemacht. Ich war nicht dabei, glaube ich. Es ist eine andere Zeitlinie, würde ich mal so krass sagen. Und wir müssen es nicht wissen. Ist Sailor Cosmos nicht eigentlich irgendeine Weiterentwicklung von... Wir haben eine ganze Episode darüber drüber gemacht. Was ist. Da gibt es ganz viele verschiedene Theorien. Unsere Fan-Theorien-Episode. Genau. Also ich würde... Ja, aber die Frage ist, brauchen wir sie in unserer Zukunftsvision für die Senshi? Naja, wie gesagt, nein, bitte nicht. Nein, denn sie ist ja eine alternative Zeitlinie. Es sie ist ja nicht die Zukunft von Neo Queen Serenity. Und es ist eine Zukunft, die Usagi auch sehr bedauert hat, dass sie das eingeschlagen hat. Und dass sie versucht, rückgängig zu machen. Genau. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Sailor Cosmos ist eine alternative Zukunft nach Stars. Ja. Und eine, die man sich nicht wünscht. Eine von den tragischen, alle Senshi sterben, Usagi macht alleine weiter, bis sie nicht mehr kann. Und sagt dann, okay, ich kann nicht mehr. Wir hätten es doch vielleicht anders machen sollen. Genau, geht zurück und ändert es. Ja. Und gewinnt eben auch alleine nicht. Aber ja, ich wünsche mir einfach, dass wir sowas nicht haben. Das wünsche ich mir für Usagi. Ja. Aber was wir uns für Usagi und die anderen wünschen, Machen wir das nächste Mal, weil wir jetzt echt eine Dreiviertelstunde locker, sogar mehr als eine Dreiviertelstunde. Und ich denke, das gibt das Thema auch her. Und dann haben wir ja nicht nur Senshi. Wir haben ja auch die Frage, was wünschen wir uns für eine ganze Menge anderer Leute? Ja, ich glaube, da kriegen wir noch 2 Folgen raus. Ja, denke ich auch. Und Rusty hat sich überwiegend für PGSM erwärmt. Und das haben wir dieses Mal natürlich, wenn wir nur über die Autos und Chibiusa reden, ist es natürlich nicht gekommen. Aber dann kann Rusty beim nächsten Mal, wenn wir die Inners machen, natürlich auch ganz anders mitreden. Sorry, da haben wir ihn jetzt einfach ein bisschen ausmanövriert, weil nicht klar war, dass wir heute nur das machen, wo er nicht vorbereitet ist. Aber okay. Ist okay? Ja. Gut, dann bedanke ich mich bei dir, Flora. Sehr, sehr gerne. Für den schönen Vorschlag und für, dass du dir Zeit genommen hast und wir wieder unsere massiven Technik-Sachen in den Griff gekriegt haben. Sag noch, wo man dich findet. Man findet mich auf AO3, auf fanfiction.net und auf Tumblr und überall unter dem Penname FloraOne. Ja, geht hin, lest es, es lohnt sich. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Passt auf euch auf da draußen. Genau. Mhm. Umso mehr jetzt. Ja. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten.